Zum 22. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung legten am 7. Juli die Mitarbeiter der Vertretungen des UNO-Entwicklungsprogramms, des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation, des Weltkinderhilfswerkes, der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und des UNO-Bevölkerungsfonds in der TVRK und Jong Il-sim, Ehefrau des Helden der Republik An Dong-soo, an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu der Blumenkörbe nieder und verneigten sich davor.